Tide im Internet. www.tidenet.de. Hallo, ich bin Inga Freitag aus Hamburg. Ja, und ich bin Katharina aus Hamburg. Wir hören gerne Tide 96.0, der Hamburger Sender. Und immer anders. Hallo, hier ist der Peter Sebastian. Ich freue mich, wenn ich immer Tide 96.0 einfach anders einschalte. Denn die Moderatoren sind anders, die Musik ist anders. Anders bedeutet Vielfalt, abwechslungsreich. Und deswegen sollte dieser Sender mehr und mehr an Zuwachs gewinnen. Also schaltet einfach ein. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Programm. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Und heute ist der zweite Mittwoch im Monat, also Zeit für unser Pilotprojekt Radio Elbwelle, Radio aus dem Stadtteil Altona Altstadt Süd. Und heute zu Gast im Studio sind zwei Frauen, die sich schon seit langem, langem kennen, einmal durch den Elternrat der Bruno-Tess-Schule und sie haben auch gemeinsam ein gemeinsames Projekt gemacht und darüber werden wir heute sehr, sehr viel erfahren. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Elke Straub und Elisabeth Nascimento. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, hallo. Guten Abend. Guten Abend. Jo. Ihr beiden oder Elisabeth, ich frage dich mal zuerst. Es handelt sich um ein Projekt, das im Jahre 2001 begonnen hat. Ja. Und das Projekt heißt Achtung, gemeinsam gestalten, bestimmen, respektvoll, nachbarschaftlich, solidarisch. Dieses Projekt ist ein Projekt gegen Gewalt, Rechtsradikalismus und Rassismus. Elisabeth, könntest du ein bisschen darüber sprechen, welchen Umfang hatte dieses Projekt? Wie bist du da rangekommen an dieses Projekt? Ja, also ich bin da reingekommen, weil ich damals im Elternrat von der Schule, Gesamtschule Bruno Tesch, die Schule existiert nicht mehr, schon seit lange. Und dort habe ich dann Barbara Masen war die Projekt sozusagen Leiterin des Projektes. Und dort habe ich dann auch Elke kennengelernt. Und nach einer gewissen Zeit hat so dann Barbara dieses Projekt so ins Leben gerufen, Projekt Achtung. Und dann wurde es auch viele Sachen gemacht, nicht nur jetzt werden wir wahrscheinlich über die Bücher sprechen, aber auch mehr. Aber vielleicht kann Elke dann auch von Anfang an noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, das Ganze war eine lokale Umsetzung des bundesweiten Programms gegen Rassismus, Rechtsradikalismus und Rassismus. Gegen Gewalt und Rechtsradikalismus. Und wir haben Rassismus dazugesetzt, weil wir dachten, das trifft es in Altona eher als Rechtsradikalismus. Da war nicht so viel von zu spüren. Und das Anliegen war einfach, Leute zusammenzubringen, Kommunikationsräume zu schaffen. Und daran haben wir lange überlegt, wie wir das hinkriegen, und sind dann über viele andere kleinere Projekte auf diese Schreibwerkstätten gekommen. Und ich lese gerade, wir gehen davon aus, wir haben alle ein Buch vor der Nase hier und gucken ein bisschen rein, wer alles an diesem Projekt beteiligt war. Das war das Raue Haus, Gymnasium Allee, Rudolf Ross Gesamtschule, Seniorenbildung Hamburg e.V. und Kinderladen Maimuna. Tja, ich denke, das sollte als erstes mal so der Einstieg gewesen sein, und ich denke, wir machen ein bisschen Musik. Elke hat Musik mitgebracht, und zwar wunderbar, Boubacar Traoré. Kade. Ali linga film folai nabe yala kata frage jamana uka ambe yala farafina fana nyon fe ni min tu me film fo nyon fe otu nye baba drame me ala uka ka famina la obane nana le no fe kaya no e ngulo jamana e osanna ka bara ke nyon fe mbalo andela ka foli chama ke nyon fe amikal la kaya Otu ye kaye foli roba doye. Si tu savais comment je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Si tu savais combien Je t'aime, toi aussi tu dois Anye zue chaman gen yon fe amikal la. Odu, otu nye, otu ma kaye kadi. Foli tu bege kaye. Kaye ka bet men yon sura amikal kele ina. Amikal tu mbe, alile tu nye kaye, anime son yoro baye. Kaye den bela jele men yon sura e. Samedi ou Ani Dimassou fait. Opéra. A tout le fad, il faut d'accord avec nous. Quand tu as une mousse bête, mais nous on serait. Maman. Autre, il est folique. Maman. Il est tombé à fond. Il est battu à fond. Opéra. Autre, il est orchestré. Autre, il est orchestré. Bye. Thank you. chanterai pour toi. Serre-moi dans tes bras, je chanterai pour toi. Serre-moi dans tes bras, je chanterai pour toi. Hier ist Radio Elbwelle, ein Pilotprojekt aus dem Stadtteil Altona-Altstadt. Gleichzeitig ist auch hier Radio Mama Terra, ein portugiesisch-deutsches Kulturprogramm. Heute zu Gast im Studio sind zwei Bewohnerinnen aus dem Stadtteil Altona und zwei Frauen, die auch immer noch in Altona arbeiten. Und vor allem haben sie ein Projekt gemacht im Altona Altstadt, und zwar im Jahre 2001. Und dieses Projekt hieß Achtung! Respektvoll, nachbarschaftlich, solidarisch, ein Projekt gegen Gewalt, Rechtsradikalismus und Rassismus. Zu Gast im Studio sind Elisabeth Nascimento und Elke Straub. Dieses Projekt wurde unterstützt und gefördert vom Bundesministerium für Familie. Außerdem der Träger des Projektes war das Jugendamt Hamburg-Altona. Und es an dem Projekt haben sich sehr viele beteiligt, unter anderem die Jugendhilfeplanung, das Jugendamt, das Raue Haus, Gymnasium Allee, Rudolf-Ross-Gesamtschule, Seniorenbildung Hamburg e.V. und Kinderladen Maimuna. Elke, du hattest schon bereits gesagt, dass ihr angefangen habt mit diesem Projekt und ihr hattet euch so mehr oder weniger auf Schreibwerkstätten geeinigt, um den Kontakt zu den Mitbürgern, Mitbürgerinnen zu bekommen aus der Stadt. Wie ist das angelaufen? Wie habt ihr überhaupt so dieses Projekt in Bewegung gebracht? Habt ihr an den Haustüren geklingelt? Habt ihr per Post, seid ihr in die Schulen gegangen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen? Wer von euch möchte gerne antworten? Ich glaube, Elisabeth war viel mehr involviert in diese Workshops. Also wir haben Reklame gemacht. Wir waren auch relativ gut vernetzt im Stadtteil und haben das von Mund zu Mund weitergegeben. Über die Schule natürlich, wo wir drin waren. Und daraus ist zunächst so ein kleines Büchlein entstanden, das hieß Diskriminierung. Nee, Ausgrenzung ist, genau. Wenn, ja. Und dann sollte dieser Satz ergänzt werden. Und das hat so guten Anklang gefunden, dass wir uns entschieden haben, da weiterzumachen. Und da kann Elisabeth, glaube ich, mehr sagen, weil sie auch diese Workshops teilweise geleitet hat. Ja, also die Idee war, also wir haben nicht nur diese Bücher und Schreibwerkstätte gemacht, ne, wir haben auch so im Stadtteil auch so Mädchen- und Frauenfeste, vielleicht können wir auch nachher mehr darüber sprechen. Und es gab auch zum Beispiel die Buket Alakus, es ist eine türkische Regisseurin und sie war auch die Herrin des Projektes. Und wir haben auch zum Beispiel auch nachmittags Filmveranstaltung also damals auch gemacht, ne, wo wir so die Klassen aus verschiedenen Schulen eingeladen haben und einen bestimmten Film von ihr so auch zu sehen, das ist Anan. Ne, und das hat auch sehr viel sozusagen positive Wirkung auch gemacht. Ne? Aber sagen wir mal so, die Idee in sich des Projektes war ein Netzwerk, also auch zu schaffen, so die Kommunikationsräume. Ne? Und Barbara Masen hat damals auch wirklich also mehr oder weniger die Aufgabe gehabt, die Einrichtung, die in diesem Bereich sind, ein bisschen zusammen zu bekommen. Ne? Und wir hatten vielleicht einmal oder alle 6 Wochen hatten wir auch richtig ein Treffen und bei diesem Treffen wurden dann auch Ideen entwickelt, was konnten wir noch machen, das und jenes und so weiter. Ne? Und irgendwann kam die Idee, also so ein Buch zu machen, ne, mit Kurzgeschichten aus Altona. So. Ah ja, und dadurch sind dann so langsam mit der Zeit drei Bücher entstanden. Drei Bücher entstanden, genau, ja. Und waren von Anfang an eigentlich schon auch ältere Menschen mit integriert? Ja, oder ja natürlich, dabei? Weil die Idee war auch so jung und alt, ne? Das ist so wie in der Pädagogik und in der Politik gesagt wird, altersübergreifend, ne? So irgendwie, ja. Generationsübergreifend und dann war auch die Idee, deswegen auch Kindergarten mal im Monat, ne, und dann auch Seniorenbildungswerk, ne, diese Leute zusammen zu bringen, ne, das war schon etwas ganz, sagen wir mal so, ich denke einzigartig, da damals, ne, was passiert irgendwie war oder ist, ja. Mhm. Noch eine Frage, ihr habt das Projekt ist 2001 angefangen. Ja. Und ihr hattet irgendwie noch nicht so die Ahnung, was daraus werden könnte. Und im Grunde genommen ist dieses Projekt wie viele Jahre gelaufen? Ja. 3 Jahre war es und bezahlt. Genau, ja. 3 Jahre wurde das Projekt bezahlt, ne, oder finanziert von diesem Träger hier, Jugendamt. Der Jugendamt und wie heißt das nochmal? Bundesministerium. Ministerium für Familie und so weiter. Und ja, und nach 3 Jahren hieß das dann auch so, ja, ihr müsst noch selber Sponsoren suchen, wenn ihr weitermachen wolltet. Ne? Und irgendwann, ne, man hat das nicht gefunden und war das Projekt dann auch beendet praktisch. Also so als Projekt war es zu Ende, aber ich glaube, es sind ganz viele Kontakte entstanden, die dann weitergelaufen sind. Also genau, das Positiv daran war wirklich das. Ne, ich muss aus meiner eigenen Erfahrung her, ist es so, dass ich durch dieses Projekt habe ich auch eine Menge Institutionen und auch eine Menge Leute, die mit Kultur und Bildung irgendwie zu tun haben, in Altona, Altstadt kennengelernt. Und bis heute habe ich dann auch einige Kontakte so aufrechterhalten konnte. Wie viele verschiedene Kulturen waren? Schwierige auch Frage. Wenn ich gezählt. Reichlich, ne? Viele, ja. Ja, sehr viele natürlich, überwiegend türkische Kinder und auch ältere Leute waren dabei. Aber da die Schulen und überhaupt die Einrichtungen in alten Altstadt auch sehr bunt, kann man so sagen, gemischt ist, waren, ich denke, alle Kulturen mehr oder weniger oder viele Kulturen vertreten. Mhm. Ja. Und waren eigentlich Sprachschwierigkeiten? Gab es Sprachschwierigkeiten? Also wir haben gesagt, sie können in ihren Muttersprachen, jeder kann in seiner Sprache schreiben. Das sind ja auch Geschichten in Spanisch und Türkisch, Französisch drin. Genau. Und wir haben es dann übersetzt. Genau. Wow. Also ich habe auch Portugiesisch teilweise auch übersetzt. Und wir hatten auch eine Frau, eine türkische Frau, die dann auch das entsprechend Türkisch auf Deutsch übersetzt hat. Und Elke selber hat auch Französisch, glaube ich, und Spanisch auch übersetzt, ne? Weil das war so, die Idee ist wirklich, ne, einfach schreiben. Ne? Wir können auch nachher spezifisch über die Schreibwerkstätte auch weiter erzählen. Wunderbar, jetzt machen wir eine kurze Pause mit einem Musik. Elisabeth, das hast du mitgebracht? Das, ja, die CD Mayra Andrade aus Cap Verde, ja. Wir können jetzt das Stück Nummer 2 hören, mag ich sehr gern. Okay. Coração que tá marca aquele tempo e compasso desse milagre divino que forma mais vivo de luz. Cada de nós recebe de excelente amor, cada com seu destino, com gosto do chama algoz. Vida é maior bandeira que tem, dal ben firmi in amore, pecca che prima ti stempo, libra pa, niente che può perdere di poco, ma também, che poi niente perdi di sé, vita è, maior bandera che ho tempo, pecca il ben firmi in amore, pecca che prima ti stempo, libra pa, niente che può perdere di poco, ma também, che poi niente perdi di sé. Eu não abri o satião, com o sarunho largar o namoro, tá espera com o betão ou bandeira. Sigue mostrar bem firme, hoje eu não abri o satião, com o sarunho largar o namoro, tá espera com o betão ou bandeira. A chapa, chapa na bandeira, chapa, chapa na bandeira, chapa, chapa na bandeira, chapa, chapa na bandeira. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0. Heute wieder mit dem Pilotprojekt, Stadtteilprojekt Radio Elbwelle. Berichte, Geschichten und Lebenserfahrung, Erfahrung aus dem Stadtteil Altona Altstadt. Zu Gast heute im Studio sind Elke Straub und Elisabeth Nascimento. Die beiden haben 2001 ein Projekt angefangen, das da heißt Achtung, gegen ein Projekt gegen Gewalt, Rechtsradikalismus und Rassismus. Mhm. Elisabeth, die Schreibwerkstätten, die dort durchgeführt haben, welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Wie sind die aufgebaut gewesen? Kannst du ein bisschen mehr darüber berichten? Und auch Elke? Ja. Ja, also wir haben so richtig einen Aufruf immer so gemacht, also richtig mit Flyer, ne? Und wir sind dann teilweise, so hat Barbara Masen damals auch Kontakt mit diesem Einrichtung, Schulen und so weiter. Und wir haben richtig so mal gesagt, also sagen wir mal so als Beispiel, na, Mittwoch so und so viel Uhr gibt es im Haus 3 einen Schreibwerkstatt. Ne? Und dafür, in dem Fall, haben wir so auch Schüler, ne, mit dem Lehrer gesprochen und so weiter aus verschiedenen Schulen, und sie sind dann auch dahin gegangen. Oder Leute vom Seniorenbildungswerk oder andere Einrichtung. Und diese Schreibwerkstätte, ich kann mich auch gut daran erinnern, Haus 3, oder überhaupt, wir haben das immer so geplant, dass wenn es also nach der Mittagszeit war, nach der Schule war, irgendwie so um 15 Uhr, dann haben die Kinder auch erstmal Essen gehabt, ne, weil wir haben gedacht, dann kann nicht sein, dass die Kinder so direkt von der Schule hingehen, ne, und wir sitzen sie da und jetzt so schreiben meine Geschichte, ne. Ohne Essen geht gar nichts, ne? Essen geht gar nicht, ne, und dann erstmal wurde gegessen zusammen, also jung und alt, ne, alle zusammen am Tisch, und dann erst dann fing wir an, also mit dieser Schreibwerkstätte, ne. Im Prinzip war so, das erste Buch haben wir kein Motto so irgendwie. Sie sollen einfach so schreiben, was sie, wie sagt man das, am Herz irgendwie auf dem hatten. Herzen auf liegt, dem, ne? Auf dem Herz liegt, ne? Und, also, wenn ich nochmal ergänzen kann, die Grundidee war, Rassismuserfahrungen auch zu sammeln, ne? Und wir haben es aber offen gelassen, wir haben gesagt, schreibt, was euch einfällt. Mhm. Und so ist der erste Band entstanden. Mhm. Da sind sehr, sehr unterschiedliche Geschichten drin. Genau, also sehr, sehr unterschiedliche Geschichte, muss man auch sagen. Ne? Und wenn ich das erste Buch in der Hand habe, als Erinnerung, das sind wirklich 160 Kurzgeschichten. Und geschrieben von Menschen aus Alten, aus zwischen 6 und 81 Jahre alt. Ne? Also ja, das ist ja fantastisch. Sowas. Genau. Ne? Und natürlich, also kleine Kinder haben ganz kurze Geschichte geschrieben, ne? 3-4 Sätze. Und ältere Leute haben auch mehr über ihre Vergangenheit, was war, wie war Altona, Altona Altstadt damals, ne? Und von Krieg gibt es auch Erlebnisse, ne? So und so weiter. Aber zurück zu diesem Schreibwerk steht, dann haben wir so irgendwie eine Aufwärmeübung gemacht, ne? Und Cluster-Methode hast du vorhin auch gefragt, ja, ne? Also das ist so eine Art Assoziationsgeschichte, die man macht, ne? Man nimmt dann auch ein Wort, sagen wir mal so, Altona, was verbinde ich mit Altona, ne? Und dann kamen so verschiedene Sachen, Altona, Autonale zum Beispiel, ne? Und was gibt es auf der Autonale Bühne für Essen oder Spiele oder Musik oder das und jenes, ne? Und wenn man also mehrere Wörter irgendwie auch zusammengeschrieben hat, dann daraus hat dann auch mal versucht, also eine Geschichte zu schreiben. Mhm. Ne? So ein bisschen so die Fantasie zu erregen, ne? Und die Schreibblockade auch mal überwinden. Genau, ja. Mhm. Ja, ich war ja mit den Hortkindern auch immer dabei und die konnten teilweise noch gar nicht schreiben. Die haben dann erzählt und du hast geschrieben. Also Elisabeth. Es wurde aufgenommen sogar, genau, ne? Für Leute, die zum Beispiel kleine Kinder oder Leute auch, die nicht schreiben konnten, ne? Mhm. Haben wir dann auch so gemacht, haben wir auch diese Möglichkeit angeboten. Dann nehmen wir auf und es wird dann auch nachher transkribiert und so weiter, ne? Wichtig war auch dabei, auch zu sagen, sie sollten auch also nicht auf Rechtschreibung irgendwie auch achten, ne? Ja. Einfach schreiben, ne? Nachher wurde es korrigiert und Punkt fertig, ne? Wir wollten irgendwie der Inhalt irgendwie, ne? Von jeder so irgendwie haben. Also auch wenn es teilweise in einer Schule stattgefunden hat, sollte es nicht wie Schule so wirken, so jedenfalls wie aus meiner Schulzeit, so immer mit falsch geschrieben und so weiter. Das sollte nicht so dieses Gefühl aufkommen, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Und wir haben auch in der Rudolf Ross also auch mal sogar, das war im Literaturunterricht, haben wir mal ein 3-Tages-Schreibwerkstätte stattgemacht, durchgeführt. Und die Kinder waren so erstaunlich, also die Mehrheit der Kinder, natürlich, sie sind von vornherein, waren sie interessiert an Literatur, ne? Und die Möglichkeit einfach so, ihre Geschichte zu schreiben, ne? Ohne darauf zu achten, ob es richtig oder falsch war, war für sie ein Erlebnis auch, ne? Mhm. Und ich glaube sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, dass damals Barbara Maas hat gesagt, ich korrigiere das irgendwie, spreche mit euch, mit einigen, ne? Und ich werde mit der Lehrerin auch sprechen, vielleicht kann die Geschichte von euch aus benotet werden, ne? So irgendwie. Okay. Das war so ein Deal, ne? So irgendwie. Ich glaube, das ist, ja. Das heißt also, Rudolf Ross Gesamtschule war auch dabei. Das ist ja dann doch ein ganz, so eine ganze Entfernung Altona Altstadt bis Großneumarkt. Aber das ist halt so, ne? Heute sind es ja auch wieder zusammen, ne? Wenn man die Schule am Hafen ist, auch Rudolf Ross, St. Pauli und Königstraße, ne? Ja. Das hat bis heute irgendwie passt das zusammen. Ja, genau. Man muss auch sagen, es war nicht von Anfang an sozusagen dabei, die Rudolf Ross Schule, aber nach dem ersten Buch, ne? Dass es so erfolgreich war, hat sich das angesprochen in den Schulen mit Lehrern und so weiter. Und irgendwann haben selber Lehrer, als sie gehört haben, auch Projekt Achtung, macht noch ein Buch. Mhm. Ne? Und dann wollten viele dann auch mit dabei sein. Ne? Und dann kam dann auch die Rudolf-Rosse-Schule auch irgendwie mit ins Boot damals. Also wir haben auch ganz viele Lesungen dann veranstaltet. Ne? Und die waren wirklich toll, auch mit Musikprogramm und allem drumherum. Und auch an Orten im Rathaus, im Museum, ich weiß nicht mehr, wo überall, die das wertgeschätzt haben irgendwie. Ja, das gehörte dann auch dazu. Es war nicht, keiner wurde gezwungen, nach diesem Schreibwerkstatt das vorzulesen. Aber wir haben das auch angeboten. Wer schon mehr oder weniger fertig war, konnte dann nach vorne kommen und die Geschichte vorlesen und so weiter. Und natürlich, nachdem die Bücher dann auch, ne, gedruckt waren und so weiter, wurde das auch, ne, präsentiert. Im Altener Theater haben wir das ein- oder zweimal, ne, wo dann auch Lesungen auch richtig also stattgefunden hat. Mehrere sogar in verschiedene Einrichtungen. An eine kann ich mich noch ganz genau erinnern, im Altona Museum, da war ich damals auch dabei und hatte, glaube ich, mit Romau zusammen gefilmt. Und daher kenne ich eigentlich auch im Grunde genommen auch diese Geschichte und eure Geschichte zusammen. Lass uns mal ein bisschen Musik einspielen. Und zwar ist das jetzt von Cesaria Evora. Mhm. Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, nossa. Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, Afrika, nossa. Seu Jacques Larian, consciência já desanuviou. Já chegou a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma a sua dor, para viver na paz e na progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, amanhã África está a ser feliz um dia. África, África, África, África minha, África nossa. África, África, África, berço de mundo, continente fecundo. De frente que Senegal a cavermane soreul, sumo e abone, nhari reu e benale. Sama gente que mangue nhan yala uman mako, África don benare onda ria de sonhuia. África, África, África, Yamangay Yelo, Yamangay Fanan. Africa, Africa, Africa, Yamangay Yelo, te Yamangay Fanan. Consciência já desanuviar, já chega a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma a sua dor, para viver na paz e na progresso. África, África, África, África minha, África nossa. África, África, berço de mundo, continente fecundo. Tomo África, nanyi bolo te japante, punyu japante, gana amdole. Kon sama gente gi mangi nyan yalla wan mako, África don benereo, nach modi sunyue. África, África, África, yamanga yelo. Yamanga ifana. Africa, Africa, Africa. Yamanga yelo, te yamanga ifana. Africa, sunyu. Africa, Africa minha. Africa nossa. Africa, sunyu. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Heute mit dem Pilotprojekt Radio Elbwelle. Geschichte, Geschichten und Ereignisse aus dem Stadtteil Altona. Altona Altstadt. Zu Gast im Studio sind Elisabeth Nascimento und Elke Straub. Sie berichten über das Projekt Geschichten aus Altona. Ein Projekt gegen Gewalt, Rechtsradikalismus und Rassismus. Elke, was gibt es noch Informatives zu berichten? Ja, wir waren also mit dem ersten Buch ja sehr erfolgreich, hat sich jedenfalls gut verkauft, das war ziemlich schnell weg und dann haben wir überlegt, machen wir ein zweites und wollten diesmal aber auch so ein bisschen fokussieren auf Migrationsgeschichten, haben das dann im Untertitel genannt, Geschichten aus Altona bauen Brücken in die Welt. Und da sind ganz viele Geschichten drin über Heimweh, Fernweh, Urlaubserinnerungen. Ja, also wirklich aus der ganzen Welt, die wir da zusammengetragen haben. Mhm. Zuhause in der Heimat oder Besuch in der Heimat, Flucht von zu Hause sind einige so Kapitel, die wir dann auch so die Geschichte zusammengebunden haben, darunter ne, so zusammengebunden haben. Und im letzten Teil? Letzte hat man gedacht, jetzt richten wir den Blick wieder zurück auf den Stadtteil, beziehungsweise auf uns selber und haben dann den Titel Das bin ich, das kann ich und da will ich hin gesetzt. Und da ging es eben darum, so die eigenen auch Zukunftsvisionen mal einzufangen. Und ich finde, das sind auch sehr tolle Geschichten. Also ich habe jetzt wegen der Sendung auch wieder drin rumgeblättert und mir kam bei manchen, bei dem zweiten Band kommt einem ganz oft Gänsehaut. Ja, das stimmt, ja. Es sind wirklich fantastische Bücher. Ich habe auch ganz viel da drin gelesen. Ich habe also den zweiten, den dritten Teil. Sagt mal, kann man diese Bücher eigentlich irgendwo noch erhalten? Ich habe, also von dem letzten Buch habe ich noch ein paar zu Hause. Und, aber ich habe neuerdings bei diesem oder in dieser Buchhandlung ganz klein da in der bei uns in der Nähe Behnstraße. Ah, da. Ich habe vor kurzem, ich glaube, das war kurz vor der Autonale irgendwie, haben sie das noch im Fenster. So, Und ich habe gesagt, oh, das ist ja irre, das ist schon so lange her. Wahrscheinlich haben sie noch einige Bücher und das war, ich glaube, das Gelb und das Blau da. Das grüne Buch, ich glaube, das ist wirklich auch vergriffen, gibt es nicht mehr. Und das war auch nur 1000, die Auflage war 1000 und die anderen Bücher haben wir dann auch ein bisschen mehr gemacht. Ich überlege die ganze Zeit. Ja. Das ist die Schlütersche Buchhandlung, ne? Genau. Schlütersche Buchhandlung in der Behnstraße. Ja. Also wer jetzt noch Interesse hat, der sollte dort mal vorsprechen. Ja, sonst haben wir, von Teil 3 haben wir auch noch 3-4 Exemplare im Kinderladen. Ja. Mhm. Ja, wie kommen wir denn jetzt auf Kinderladen, auf die jetzige Zeit? Elke, du hast das Stichwort gegeben. Wo arbeitest du heute? Damals hast du auch schon während des Projektes hast du auch in dem Kinderladen Maimuna gearbeitet. Genau, der Kinderladen Maimuna war damals noch im Lawitzweg, da hinter dem jetzigen Frappant oder hinter dem Bauloch. Bauloch. Ist auch nichts mehr davon zu erkennen, wie das da mal ausgesehen hat. Inzwischen sind wir in der Holzenstraße. Ja, Kinderladen Maimuna ist eine Einrichtung. Wir sind diese Woche 18 Jahre alt geworden. Wow. Ja. Volljährig. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und der ist mal entstanden, die Idee ist schon uralt, die ist im Haus 3 entstanden. Da gab es mal so ein deutsch-afrikanisches Kommunikationszentrum und dann ein Café für Eltern mit schwarzen Kindern. Da ist die Idee geboren. Dann habe ich im Kala gearbeitet, internationales Frauenkulturzentrum in der Hospitalstraße. Da haben wir dann die Trägerschaft übernommen für diesen Kinderladen, für den ersten. Und zwar war das der internationale Kinderladen in der Blücherstraße. Das war eine Elterninitiative und aus diesem internationalen Kinderladen ist dann hat sich der Kinderladen Maimuna abgetrennt, weil wir auch noch Horteinrichtung werden wollten und aber nicht genug Platz und auch, weil wir gemerkt haben, Elterninitiative, das klappt nicht so gut und Maimuna ist jetzt eine Erzieherinitiative. Ja. Das Konzept ist ein Kinderladen für Kinder mit Diskriminierungserfahrungen und ich habe damals gedacht, irgendwann öffnet sich Deutschland, Hamburg oder Altona, dass dieses Konzept überflüssig wird, aber bis heute halten wir daran fest. Yeah. Elisabeth, du seufst so tief. Du hast auch deine Erfahrung mit deiner Arbeit. Elisabeth, erzähl kurz, wo arbeitest du? Ja, ich arbeite in einer Einrichtung auch, heißt Projekt oder beziehungsweise ja, Projekt Elbstation, Elbstation Akademie nennen wir das. Und dieses Projekt ist vor ungefähr 5 Jahren entstanden. Und das ist auch für mich auch ganz praktisch, weil kurz vorher oder ein Jahr davor habe ich in einem Kulturzentrum gearbeitet, in Stahlshoop, ne, und dann ein bisschen zu weit. Und ich bin ganz glücklich, dass ich dann auch irgendwie so in Altener Altstadt, so 10 Minuten von mir zu Hause, gehe ich zur Arbeit. Und also dieses Projekt ist gerichtet an Jugendlichen mit Migrationshintergrund, überwiegend von der 7. bis zur 9. Klasse. Und dort machen wir zum Beispiel, arbeiten wir in kleine Gruppen, in Projekten mit Video, Fotografie, Radio und Theater. Und die Kinder kommen 2-mal in der Woche zu uns, nachmittags, nach der Schule. Sie bekommen auch Essen, das ist sozusagen eine Erbschaft von Projekt Achtung. Ich habe am Anfang darauf bestanden, es muss Essen da sein für die Kinder. Ne? Der Träger sozusagen hat daran nicht gedacht, ne? Aber irgendwie ich und mein Kollege haben wir uns durchgesetzt und dann, ja, gut, ja. Und wir machen 2 Präsentationen im Jahr und so weiter und so fort. Ja. Auch ebenfalls im Theater? Nee, im Theater, in Altener Theater. Genau, ja. Das ist eben, es bietet sich an. Ne? Das ist ein Theater, was im Stadtteil ist. Ne? Und sie sind auch offen für solche Initiativen und so. Ne? Das ist auch ganz gut so. Elke, möchtest du noch etwas zu deinem, nicht zu deinem, zum Kindergarten? Maimuna. Kinderlein. Also wir haben 30 Kinder insgesamt, das sind kleine Einrichtungen. Habt ihr noch Plätze frei? Krippengruppe, ja, wir haben in der Krippe noch Plätze frei. Krippengruppe und Elementargruppe. Das Besondere ist auch, dass das Team außer mir eigentlich alle Migrationshintergrund haben, ganz bewusst, weil wir auch ein mehrsprachiges Konzept haben. Das heißt, alle Sprachen sind willkommen, alle Sprachen sollen gesprochen werden. Wir decken natürlich nicht alle ab, aber zumindest das Gefühl, meine Sprache ist hier genauso viel wert wie jede andere. Ja. Soll rüberkommen. Ja. Wir haben auch Sprachförderung in Deutsch, ne? Das ist klar, aber wir machen das eben im Alltag auch in allen anderen Sprachen. Mhm. Ich glaube, wir machen mal eine kurze Pause. Die Luft ist hier enorm trocken im Augenblick. Ne? Ja, stimmt. Okay, damit wir alle mal ein bisschen die Luft schnuppen lassen können. Thank you. vida sai na clara. Nosso não vira sabido. Cada por si mania. Flor o dono vira quadrado. Cada por si teoria. Horas ontem de se lado. Por si mania. Flor o dono vira quadrado. Cada por si teoria. Horas ontem de se lado. Ti manel vira mambia. Ti lobo vira chivio. Ti flano tá fazendo magia. Tá por grogo, tá vira vinho. Mentira com de cada dia. Verdade que só tá contado. Nos tudo vira só fingido. O converso de demagogia. Vida vira simplesmente. Conselho vira catovia. Tudo é algo na bala e frágil. É realidade de hoje em dia. Maioria só tudo contente. Com a vontade na democracia. Flado, placa, pensamento, voz, disposição. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft geschnappt. Wir sind alle wieder bei Stimme. Das ist ziemlich trocken hier im Studio. Elke, du wolltest noch zu deinem Projekt, also zu deiner Arbeit etwas sagen. Was ganz Entscheidendes und Wichtiges. Doch, erzähl mal. Also der Kinderladen Memuna hat einen Partnerkindergarten in Burkina Faso. Das ist in Westafrika. Dieser Kontakt ist über einen Vater entstanden und hat sich inzwischen so weit entwickelt, dass wir einen Fachaustausch mit diesem Kindergarten durchführen. Das heißt, jedes Jahr kommen Erzieherinnen aus diesem Kindergarten zu uns, hospitieren bei uns. Und bisher hat es auch schon einmal geklappt, dass wir dort hospitiert haben. Und uns geht es dabei auch um so eine entwicklungspolitische Alternative quasi. Also wir wollen da jetzt nicht als Helfer auftreten und nur Geld sammeln, das tun wir auch, aber uns geht es eben vordringlich um den Fachaustausch mit den Frauen dort und wie die ganze andere kulturelle Arbeit, die wir, interkulturelle Arbeit, die wir sonst im Kinderladen noch machen, ist es einfach, es stößt einen immer wieder auf die eigene Kultur zurück. Man ist gezwungen, sich mit eigenen Werten und Normen auseinanderzusetzen und das finde ich sehr, sehr fruchtbar dabei. Da kann ich dir also wirklich richtig recht geben. Yeah. So Sachen, die für uns selbstverständlich sind, die hinterfragen die einfach nochmal, ne? Und dann. Ach, ihr beiden Frauen. Ich habe mich wirklich, oder ich freue mich, dass ihr Zeit gehabt habt, die Spaß daran gehabt habt, die Lust gehabt habt, hier heute bei Radio Elbwelle dabei zu sein. Die Zeit ist schon wirklich vorbeigegangen. Ja, schnell. Wenn ihr Lust habt, seid ihr herzlich eingeladen, weiter über eure Arbeit zu sprechen. Es gibt mit Sicherheit noch Gelegenheit, eure Erfahrungen und eure Gedanken über den Äther zu bringen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Elisabeth Nascimento und Elisabeth Straub. Nee, Elke Straub. Elke Straub. Ja, das liegt so dicht beieinander. Ich hätte Betty sagen sollen. Ja, Betty Nascimento ist sehr einfach. Möchtet ihr noch was zum Abschluss mitteilen? Nein, also nein. Ich finde so, vielleicht, also es ist schade, dass dieses Projekt, also Achtung, ne, wo wir auch diese Bücher auch geschrieben haben, dass sowas nicht mehr gibt im Stadtteil. Aber wer weiß, man soll die Hoffnung nicht verlieren. Vielleicht entsteht noch was. Ne? Ja, das ist meine Botschaft. Oder mein Wunsch. Ja, das ist Wunsch, eine wunderbare sozusagen. Botschaft. Denn es gibt wirklich sehr, sehr wenig für Jugendliche und Kinder. Ja. So wirklich so wunderbare Projekte, wie so ein Projekt, wie ihr gemacht habt. Ja. Wüsste ich jetzt nicht. Ich lebe ja auch im Altona Altstadt. Mal schauen. Ja. Ja? Mhm. Elke und du? Ja. Ja. Zu Ende. Ja. Gut. Ich kann vielleicht nochmal darauf hinweisen, wer Interesse hat an einem Platz bei uns. Wir machen regelmäßige Infotage und der nächste ist am 26. November um 10 Uhr im Kinderladen, Hospitalstraße 20. Ja. Okay. Und ich verabschiede mich als die Moderatorin Ortrun Gutke von Radio Elbwelle und auch von Radio Mama Terra. Bis zum nächsten Mal in einer Woche. Terra nós foi sempre a ilusão e ali já me está de sorriso falso, amargurado e triste, tavagar de mar em mar, da correr de vento em vento, em busca de futuro entre sombras de destino. Parti pra terra longe, foi sempre minha ilusão, e ali já me está, de sorriso falso, amargurado e triste, tá vagado de mar em mar, tá correndo de vento em vento, em busca de futuro. Entre sombras de destino, minha vida é zigzagueão, sina de filho cavardeão, num passo inconstante, que me destino de cigão, pra viver tormentado, num mundo cheio de maldade, minha sorte é dura e magoado. Não silêncio de saudade, minha vida é zigzagueão, sina de filho cavardeão, num passo inconstante, que me destino de cigão, pra viver tormentado, num mundo cheio de maldade, minha sorte é dura. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 9. November 2011. Ab 20 Uhr hört ihr das afrikanisch-deutsche Kulturmagazin Edikanfo Radio. DJ Zwölffinger Dan war in New York. Von seiner Reise hat er Geschichten und Musik mitgebracht. Zu hören sind seine Eindrücke bei Backspin FM in New York City ab 21 Uhr. Sequence Soul serviert euch wie jeden Mittwochabend ab 22 Uhr einen Einblick in die internationale elektronische Musik mit Herz. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Donnerstag, den 10. November 2011. Oriental trifft auf Elektro bei Power FM ab 0 Uhr. Die Wiederholung des Computermagazins Mousepad informiert euch ab 1 Uhr über die neuesten Entwicklungen in der IT-Branche. Tide 96.0. Immer anders.